1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Montagnacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk heute. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen wie immer montags mit einer offenen Themennacht, einer freien Themenrunde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Claudia. Und Claudia ist 31. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, hallo. Hallo Claudia. Um was geht's bei dir? Ja, ich war mit meiner Tochter halt jetzt 3 Wochen in Kur. Mhm. Komm wieder und da ist mein Mann ausgezogen. Wie alt ist deine Tochter? 2,5. Ja. Und während dieser 3 Wochen ist dein Mann ausgezogen? Dann also einen Tag, bevor wir nach Hause gekommen sind. Mit dem du wie lange verheiratet bist? 6 Jahre. Und warum ist er ausgezogen? Also er sagte mir nur als Grund, er würde mich seit einem Jahr nicht mehr lieben. Das hat er gesagt und dann hat er... Und dann, also er war an dem Tag, wo wir nach Hause gekommen sind, also wir wurden abgeholt und dann stand er draußen und dann hat er die Kleine aus dem Auto geholt, hat sie natürlich begrüßt alles. Mhm. Und dann bin ich auch ausgestiegen und wollte ihn halt umarmen und dann blieb er halt stehen mit Arme runter und meinte nur, er müsste mit mir unter 4 Augen gleich was besprechen. Und dann seid ihr reingegangen? Dann sind wir halt in den Wintergarten gegangen, wo auch meine Eltern und Verwandte noch waren und hat alle rausgeschickt. Ja. Ja, und dann sagte er mir halt, dass er die Nacht vorher, also den Abend vorher ausgezogen wäre aus der Wohnung. Wohin? Sagt er mir nicht. Also angeblich wohl erstmal zum Freund, hat auch wohl schon ein Apartment ab demnächst. Also genaueres sagt er mir da auch nicht. Ich stehe jetzt halt mit der Kleinen hier und mir ist halt der Boden unter den Füßen weggerissen. Ihr wart 3 Wochen in Kur oder in Urlaub? Genau, in Kur. In Kur, genau, 3 Wochen. Und da hat er uns auch noch besucht an seinem Geburtstag. Das wollte ich ja fragen, wie das so in diesen 3 Wochen war. Habt ihr oft miteinander telefoniert, gesimst? Jeden Tag halt telefoniert, auch wegen der Kleinen. Alles war normal? Es war alles normal. Also er kam dann auch da runter, hat uns dann besucht. Wir waren an seinem Geburtstag auch noch essen schön. Mhm. Also es war alles irgendwie normal. Wir haben halt auch gesprochen. Klar hatten wir halt die eine oder andere Diskussion halt, weil wir auch vorher schon mal immer so ein paar Probleme halt hatten. Welche Art von Problemen? Ja, man hat sich gestritten über Kleinigkeiten. Ja. Ob es im Haushalt irgendwelche Sachen waren, die liegen geblieben sind, wo ich gesagt habe, komm, räum es bitte weg. Ja. Nichts Gravierendes. Genau. Nichts Gravierendes. Ich meine, es ist schon mal das Wort gefallen, irgendwie komm, ne? Der eine sagt, ja komm, du zieh du aus oder zieh du aus. Das war aber halt nie so gemeint. Ne? Und wir haben uns dann auch auf zu Hause gefreut. Wir haben jeden Tag telefoniert, er hat mir SMS geschickt mit ich liebe dich und solche Sachen. Mhm. Also das letzte Jahr, geh mal so, lass mal das letzte Jahr mal so Revue passieren. Ja. War das für dein Verständnis ein normales Jahr? Ja, doch. Also wir waren im Urlaub mit der Kleinen. Ne? Ja. Also wir waren auch dieses Jahr im Urlaub, wo ich eigentlich das sehr schön fand. Also ich kann nichts Negatives merken. Also ich weiß nicht, woran es jetzt... Jetzt sagt er zu dir, dass er dich seit einem Jahr nicht mehr liebt. Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, warum hast du da nicht vor einem Jahr schon irgendwas unternommen? Na, vor allen Dingen, warum seit einem Jahr? Was ist vor einem Jahr passiert? Ich weiß es nicht, also... Er sagt nichts? Nein. Gar nichts? Nein, also hat er eine neue. Also jetzt liegt ja eigentlich die Vermutung nahe, dass er eine neue hat. Hab ich ihn ja auch gefragt und er sagte mir halt nur, nein, er würde sich nicht von einer Beziehung in die andere stürzen wollen. Nur ich weiß halt nicht, wie ich ihm da so glauben kann. Also ja, das kann natürlich. Alles normal. Also man hat halt auch mal miteinander geschlafen, halt alles. Hm. Es war alles normal. Auch als ich gefahren bin, den Tag davor, es war alles normal. Hm. Und für mich ist jetzt halt so, ich möchte halt auch um unsere Ehe kämpfen. Ich möchte ihn halt nicht verlieren, weil ich ihn halt immer noch total doll liebe. Und das mit dem Kämpfen ist immer so ein schöner Spruch. Ja, nur ich bin nervlich so weit fertig derzeit. Ich habe keinen Appetit, nichts mehr. Also wann bist du jetzt aus dem letzte Woche Mittwoch. Letzte Woche Mittwoch. Hm. Und wie oft hast du ihn seitdem nochmal gesehen? Also fast täglich. Fast. Kommt er dann vorbei oder wie? Er kommt dann und sieht die Kleine. Und bei meinen Eltern dann halt. Ich vermute mal, dass du dann immer wieder versuchst zu reden. Ja, ich bin ja jemand, der auch geklammert oder, ja, ich weiß nicht. Ja, wenn du dann versuchst zu reden, wie reagiert er denn darauf? Kalt, finde ich. Also er gibt ja im Prinzip keine neuen Informationen. Also wenn ich dann sage, hier ist so, gib uns doch nochmal eine Chance. Nein, es bringt doch sowieso nichts. Weil es war halt so, ich bin halt ein Mensch, der ist sehr eifersüchtig, da ich halt viel alleine hier bin und er halt arbeiten ist. Ich mit der Kleinen zu Hause bin. Klar, bin ich jemand, sag ich mal, der auch dann irgendwann mal den Partner braucht. Na, dass ich mit ihm was unternehmen möchte und solche Sachen. Diese Art von Geschichten, wie du sie gerade erzählst, die passieren oft. Die passieren wirklich sehr oft. Und ich frage mich immer, was in den Menschen vorgeht, wie jetzt im Fall deines Freundes, dass er offensichtlich ein Jahr lang geschwiegen hat oder dir sogar was vorgespielt hat. Genau. Warum tut man so etwas und warum erklärt man es dann dem Partner nicht richtig? Das würde dir auch nicht helfen, viel weiter. Etwas schon, aber natürlich kämst du da nicht mit ihm mehr zusammen, aber du wüsstest zumindest, woran du bist. Ja, ja, klar. Ich habe ihm ja auch gesagt, oder wir haben auch in der Kur drüber gesprochen, weil ich dort halt auch bei einer Psychologin war, dass ich ihm vorgeschlagen hatte, lass uns eine Eheberatung oder eine Paarberatung machen, dass wir uns einfach vielleicht auch mal Hilfe holen. Aber das bedeutet ja, wenn du das in der Kur vorgeschlagen hast, dass das doch schon ganz schön verspannt zwischen euch war, wenn man das vorschlägt. Also das sagte halt die Psychologin dort zu mir, weil ich halt sagte, ich sehe ja, dass ich halt auch noch andere Probleme halt habe, dass ich mich halt seit der Schwangerschaft halt total unwohl fühle, ihm das auch gezeigt habe, weil ich mit meinem Körper halt nicht zufrieden bin. Ne? Warum warst du überhaupt in der Kur? Ja, ich habe jetzt 1,5 Jahre drum gekämpft, dass ich sie überhaupt bekomme, weil ich total erschöpft war. Ich hatte eine schwere Schwangerschaft. Die Zeit danach mit der Kleinen war halt schwierig. Sie kam auch 5 Wochen zu früh, musste geholt werden. Und das war halt alles nicht so einfach für uns, wo wir auch sehr dran zu knacken hatten. Was ist mit deinem Körper? Ich sag, ich habe halt immer noch zu viel Gewicht drauf, wo ich auch dann sage, am Bauch halt von der Schwangerschaft. Ja, wie viel wiegst du im Moment? Also jetzt, seitdem ich zu Hause bin, habe ich 5 Kilo abgenommen. Jetzt sind es gerade 69 Kilo. 69? Und ich hatte... Und wie groß bist du? 1,55. Ja, ja. Also ich habe jetzt halt von Mittwoch bis heute fast 5 Kilo abgenommen. So, jetzt hast du ihm sogar schon in der Kur so einen Vorschlag gemacht mit der Eheberatung. Wie hat er darauf reagiert? Er meinte nur, ich soll zum Psychologen gehen. Er bräuchte das nicht. Klingt eiskalt, ne? Ja. Klingt völlig abgeschlossen. Und als er gefahren ist, den Tag nach Hause gefahren ist, sagte er noch, ich sollte mir doch mal Gedanken machen, wie es denn mit uns weitergeht. Und diese Gedanken habe ich mir gemacht in der Kur. Ich habe ihm auch einen Brief geschrieben, den habe ich an seine Arbeit geschickt, weil ich ja keine Adresse habe. Und habe ihm halt auch diese Moment, Gedanken... Du hättest den Brief doch zu euch nach Hause schicken können. Ja, aber nein, hier zu Hause, den habe ich jetzt hier zu Hause geschrieben. Ach so, ich dachte aus der Kur heraus. Nee, den habe ich jetzt hier zu Hause halt geschrieben. Ja, verstehe. Und da habe ich ihm halt auch geschildert, was ich mir für Gedanken gemacht habe und wie es halt mit uns weitergehen soll. Es gibt keine Antwort darauf. Ja, ich habe den erst am Samstag abgeschickt. Hast du ihn denn heute oder gestern gesehen? Ich habe ihn gestern gesehen, ja. Ich habe ihm das auch gesagt, dass ich ihm einen Brief geschrieben habe mit den Gedanken, die ich mir über uns gemacht habe. Also, Claudia, ich weiß es nicht, was bei ihm los ist. Er wird einen dramatischen Grund haben, sonst hätte er nicht diesen dramatischen Schritt unternommen. Du kannst das natürlich nochmal vorschlagen mit der Beratung. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich denke mal, er wird es jetzt auch hören, weil wir haben die Sendung halt immer von dir gehört, abends, wenn wir ins Bett gegangen sind. Und ich denke mal, er wird jetzt irgendwo, ich weiß nicht, wo er ist, irgendwo sitzen und das auf jeden Fall auch hören. Okay, das wäre vielleicht eine ganz gute Chance, ihn vielleicht auch anzusprechen. Ja. Man kann natürlich keine Liebe erzwingen. Nein. Wenn die Liebe weg ist, ist sie weg. Dann kann man nichts mehr erzwingen. Aber es ist natürlich immer, finde ich, ein Minimum des fairen Verhaltens, wenn man einen Partner verlässt, dass man ihm zumindest klar sagt, warum. Weil für mich ist es kein Grund, dass man einfach nur sagt, ich liebe dich seit einem Jahr nicht mehr. Ich meine, das ist schon ein großer Grund. Ja. Das ist aber schon ein großer Grund. Irgendwo, ich meine, in jeder Beziehung kommen Ehestreite vor. Ja gut. Das ist normal. Das kannst du jetzt nicht wegreden. Wenn es wirklich so ist, dann musst du das akzeptieren. Aber es wäre natürlich für dich interessant zu erfahren, warum seit einem Jahr? Was ist da vorgefallen? Haben wir uns da gestritten oder ist dir da was Besonderes an mir aufgefallen oder in der Richtung? Ja. Also versuche nochmal, ihn darum zu bitten, dass er mit dir klar und offen redet. Ja. Wenn er bei dem Statement, bei der Aussage bleibt, ich liebe dich nicht mehr, dann ist das das Todesurteil für eure Beziehung. Ja, es ist halt auch für die Kleine, sie fragt jeden Tag, wo ist Papa? Sie wird nachts wach, ruft und weint nach dem Papa. Okay, das ist ja, okay. Ja, ist klar, ja. Ist mir schon klar. Aber du kannst die Kleine nicht, ja, völlig klar. Du kannst die Kleine aber nicht, du kannst die Kleine nicht als Druckmittel benutzen. Ja, ich weiß. Wenn er dich nicht mehr liebt, liebt er dich nicht mehr. Naja. Dann müsst ihr ein Arrangement finden, dass die Kleine ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater weiterhin hat, aber ihr seid dann getrennt. Nur, dass er mir halt sagt, ich soll halt zusehen, dass ich mich ändere. Und er gibt mir dann diese Chance nicht dazu. Das ist gemein, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, ich habe gesagt, du hast gesagt, ich soll mich ändern. Ja, du wirst dich nie ändern. Ich so, woher möchtest du das wissen? Vielleicht ist das ein Resultat seiner Frustration in der Ehe. Es kann alles sein. Aber das wäre interessant, wenn er dir das einfach sagen würde. Ja. Aber du musst es dann irgendwann auch akzeptieren. Ja, das ist halt derzeit nicht einfach. Absolut, verstehe ich. Das ist vor natürlich. Man steht mit nichts da, ich muss mich jetzt um alles kümmern. Furchtbar. Er lebt sein Leben so gesehen weiter, er hat keine finanziellen Probleme. Ja. Du bist zutiefst verletzt und frustriert, das höre ich schon klar. Aus. Das ist völlig klar. Claudia, schlag ihm das nochmal vor, dass ihr vielleicht doch zu einer Beratungsstelle geht. Wenn er das nicht will, vielleicht hat er heute Abend zugeschaut oder zugehört. Hoffentlich wird er dir zumindest erklären, warum er zu diesem radikalen Schritt kommt. Ja. Das wäre zumindest ein kleiner Wermutstropfen in die ganze Angelegenheit. Mehr ich habe ja auch gedacht, er hätte sich jetzt mal gemeldet, weil ich jetzt gerade Geburtstag habe. Ja, kam auch nichts. Wenigstens mal eine Nachricht schicken hätte man können. Ja, aber wenn er es wirklich und ganz... Und er kommt morgen, also er kommt heute Morgen auch vorbei um 11 und sieht die Kleine. Und das ist für mich dann natürlich auch wieder ein Tag, wo ich sage, es ist mein Geburtstag. Du hast heute Geburtstag. Genau. Gratulation. Danke. Ja. Es war kein schöner Geburtstag. Claudia, du, so hart es auch ist, du musst dich am Riemen reißen. Klar. Du musst dich am Riemen reißen. Es geht nicht anders. Du musst da jetzt mit erhobenem Haupt durch. Und? Lass dir sagen, was los ist und klammer bloß nicht an diesen Mann. Du machst alles nur schlimmer. Meine erste große Liebe. Ja, klammer bloß nicht an diesen Mann. Ja. Klammer nicht. Du machst es schlimmer, ich sag's dir. Das ist für mich halt schwer und ich weiß Klammer halt nicht an diesen Mann. Du machst es schlimmer. Ich sag's zum dritten Mal. Du neigst dazu. Ich mag das schon. Ja. Ne? So, ich will halt mehr kann ich erst dazu nicht sagen. Okay. Claudia, alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer hier für euch. Und hier ist Monika. Und Monika ist 67. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Domian. Ich bin sehr glücklich, endlich mal mit dir sprechen zu können. Ja, Monika. Und zwar ist es nicht gerade das Angenehmste. Es geht nochmal um das Thema auf dem Friedhof. Ja, das hat aber große Resonanz bei euch ausgelöst, dieses Thema. Mann, Mann. Es ist so eine ganz tolle Sache, was wir erlebt haben, also im negativen Sinne. Die Schwiegermutter war gestorben. Und ich hatte mit meinem Mann, waren gerade zur Kur. Und hatten also in diesen ganzen Vorbereitungen zur Trauerfeier keinen Einfluss. Ja. Die anderen Angehörigen, die Geschwister von meinem Mann, hatten also die Trauerfeier organisiert. Ja. Wir saßen in der Trauerhalle mit allen Angehörigen und Freunden und Bekannten. Ja. Es wartete alles auf die Dinge, die da kommen sollten. Mhm. Und mein Schwager sitzt neben mir, stößt mich an und sagt, das ist nicht unser Sarg. Da hatten einen anderen Sarg, die Verzierung war anders. Ja, stimmt irgendwas nicht. Dann ist er aufgestanden und ist zu den Damen von diesem Bestattungswesen gegangen. Die sich wahrscheinlich irgendwo am Rande aufgehalten ganz haben. Ganz genau, ja. Das und war noch vor der Trauerrede, bevor der Pfarrer kam. Vor Beginn der Trauerfeier. Und hat das den Damen bekannt gegeben. Sie haben ganz erschrocken geguckt und gesehen, dass er wirklich recht hat. Und da hatte das Bestattungswesen einen falschen Sarg in der Kapelle abgestellt. War denn nur der Sarg falsch oder war der Mensch auch falsch? Der Mensch war auch falsch. Da war ein Mann, hat dort drin gelegen. Ach du. Und das sollte eigentlich am nächsten Tag beerdigt werden. Und der Sarg mit der Schwiegermutter war halt nicht da. Ah, das heißt, das Bestattungsunternehmen hat sich einfach vertan? Ja, genau. Ach du, die Zeit. Der Kollege, der das also eigentlich immer macht, hatte einen Tag Urlaub. Da hatte ein anderer den Sarg aus der Kühlzelle gegeben und das war der falsche. Wie ging denn das dann? Dein Schwager hat den Leuten das vom Bestattungsinstitut gesagt, dann waren die aufgeregt, die Trauergemeinde saß aber in dem Saal und dann? Ja, und dann haben die Damen also gebeten, dass die Trauergäste doch bitte nochmal die Kapelle verlassen sollten und draußen vor der Kapelle sich aufgestellt hatten, so im Spalier. Und da wurde der Sarg rausgefahren. Aber meinst du denn, dass die, als die Trauergemeinde raus war, ob die mal schnell in den Sarg reingeguckt haben, ob dann auch nur wirklich der falsche Mensch auch drin war? Das glaube ich nicht. Das heißt, ich kann es nicht beurteilen, die Türen wurden ja geschlossen. Denn es hätte ja auch sein können, dass einfach nur der Sarg verwechselt worden wäre. Ja, nee. Also es war dann auch ein Zettel dran gewesen mit dem Namen von dem Toten. Die haben bestimmt reingeguckt. Bin ich sicher. Das denke ich auch. Ja, um dann auf Nummer sicher zu gehen. Ganz genau. Aber da war dein Schwager dann nicht mehr dabei. Nein, wir waren alle draußen. Ach du lieber Himmel. Und da ist der Sarg zurückgeschafft worden in die Kielzelle. Ja. Und der Sarg mit der Mutter kam dann rein in die Kapelle. Aber dann stand die Trauergemeinde da. Wie lange dauerte das denn dann? Naja, so 20 Minuten hat es mindestens gedauert. Also dann war das nicht so weit weg. Nee. Und es war eigentlich auch ein sehr schöner sonniger Tag. Es war im Juli und wir hatten dann so die Gedanken, also so wie die Mutter gelebt hat in ihrem Garten und so, in den blühenden Blumen, so wurde sie dort in die Kapelle reingeformt. Aber guck mal, wie verrückt, wenn das deinem Schwager nicht aufgefallen wäre, dann wäre der falsche Mensch in das Grab gekommen. Ganz genau. Und alle Verwandten wären immer zu diesem Grab gegangen, aber es würde ein ganz anderer Mensch drin liegen. Ja, wer weiß, wie oft sowas so vorkommt. So ist es. Wer weiß es. Das war ein Doppelgrab. Das heißt also, der Schwiegervater lag schon drin und nun sollte die Mutter dazukommen. Es hätte können also passieren, dass zwei Männer drin gelegen hätten. Nun kann man ja auch noch froh sein, dass der eine Mensch noch nicht beerdigt worden war. Genau. Das wäre sicher. Dass die Mutter noch nicht beerdigt worden war, so zum Beispiel. Ja. Ja. Das wäre sicher am nächsten Tag den anderen Trauergästen aufgefallen, von diesem Herrn, der da begraben werden sollte. Genau. Da hätte müssen der Sarg von der Mutter wieder ausgegraben werden. Oh, das war aber schon ein Schock dann. Das war sehr makaber, ja. Und dieses Bestattungswesen besteht seit über 100 Jahren. Das war denn doch sehr, sehr peinlich. Sowas darf nicht passieren. Nee, eigentlich nicht. Ja. Gab es wenigstens einen Preisnachlass hinterher? Ja, total. Das ist ja auch das Wenigste, glaube ich. Ja. Ja. Aber die Trauergemeinde konnte da bleiben, was ja schon mal gut war. Die mussten nicht nach Hause geschickt werden. Und man hat dann bei Sonnenschein über den Toten draußen gesprochen. Und dann die Trauerfeier verlief danach dann ganz normal. Ganz normal. Aber hast du im Kopf gehabt, als du unser Thema gesehen hast? Ja. Ja. Kam mir sofort in die Erinnerung, ja. Solche Dinge vergisst man ja nicht. Ja, genau, ja. Es ist 9 Jahre her, aber wenn so ein Thema aufkommt irgendwo, dann denkt man schon dran. Aber das heißt, dass man eben auch in diesem Bereich immer als Angehöriger auf alles achten muss. Ganz genau. Und nicht so den Professionellen komplett überlassen sollte. Ja. Ich bin ja auch immer ganz skeptisch bei Urnenbestattungen. Ich weiß nicht, ob da immer auch dann die Asche dessen drin ist, von dem man das erhofft. Ne? Man weiß es nicht. Und da kann man nicht genau nachforschen und so gucken. So ist es. Das kann man nicht prüfen dort. Ja. Monika, dann danke ich dir, dass du noch durchgekommen bist und uns die Geschichte erzählt hast. Und wünsche dir alles Gute. Du, Mian, dir auch. Und vor allen Dingen, mach weiter, weil deine Sendung ist super. Ich höre es so oft, wie es geht. Mitunter verschlaft man es ja auch mal. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Monika. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema auf dem Strich. Ich möchte gerne mit Frauen und Männern sprechen, die auf dem Strich arbeiten. Ich möchte gerne mit Männern sprechen, die ab und zu oder regelmäßig den Strich aufsuchen und gerne auch mit Streetworkern, die doch tätig sind oder vielleicht auch mit der einen oder anderen Ehefrau, die ihrem Mann nachstellt oder ihren Mann vielleicht beobachtet oder kontrolliert, wenn er sich in diesen Bereichen herumtreibt. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprechen wollt, auf dem Strich, dann meldet euch gerne schon jetzt ab sofort per Mail domian@wdr.de oder dann vor der Sendung am Mittwoch auch telefonisch. Unser Thema Mittwoch auf dem Strich. Heute geht's aber ganz frei und offen weiter mit all euren Themen und Anliegen. Und hier ist die Margret. Und Margret ist 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Margret. Zuerst mal ein ganz, ganz großes Lob an dein Team. Dankeschön, das richte ich gerne aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich versuche seit langer Zeit einmal mit dir zu sprechen und es ist mir endlich geglückt. Freue mich, dass du da bist. Margret, um was geht's denn? Ich leide an der Krankheit Morbus Menier seit vergangenem Jahr. Was ist das für eine Erkrankung? Ich habe auf dem linken Ohr innerhalb von noch nicht mal drei Vierteljahr 9 Hörstürze gehabt. 9 Hörstürze? Ja, ich höre auf dem Ohr also gar nichts mehr. Und dadurch ist diese Krankheit gekommen. Ich falle dann urplötzlich um. Mhm. Die Krankheit kommt in Schüben, tritt in Schüben auf. Ich habe jetzt in den letzten 3,5 Monaten fast alle 14 Tage, 3 Wochen so einen Schub. Und ich weiß auch nie, wie lange das anhält. Wenn so ein Schub kommt, wie macht er sich bemerkbar? Mich reißt das zu Boden, als wenn jemand an meinem Körper zerrt. Wirst du ohnmächtig? Nein, ohnmächtig nicht. Ich bin bei Bewusstsein, der ganze Körper wackelt dann. Ich bin dann nicht mehr in der Lage aufzustehen. Ja. Dann wird es einem von einer auf der anderen Sekunde noch speiübel dazu. Also ein starker Schwindel, sowas? Also das kann man mit starkem Schwindel gar nicht vergleichen. Mhm. Man kann das jemandem, der das nicht selbst hat, gar nicht irgendwie klar machen. Mhm. Das Leben hat keinen Lebenswert mehr. Also du stürzt dann zu Boden und wie geht es dann weiter? Ich komme dann nicht mehr hoch. Ich muss dann zur Toilette auf allen Vieren. Der Körper, der schaukelt ja und man hat auch den Eindruck, dass alles um einen rum sich irgendwie extrem mitbewegt. Du musst dann immer bei so einem Anfall zur Toilette? Ja, ja. Mhm. Mittlerweile habe ich das raus, wie sich so ein Schub bemerkbar macht. Ich bekomme dann starken Druck auf dem Ohr und starkes Rauschen in dem Ohr und dann weiß ich, es ist vorprogrammiert, dass wieder so ein Schub anliegt. Wie lange hält denn so ein Schub oder so ein Anfall an? Das ist total unterschiedlich. Manchmal ein Tag, manchmal mehrere Tage. Ich habe das jetzt vor kurzem 14 Tage an einem Stück gehabt. Du hast dann 14 Tage an einem Stück dieses massive... Ich liege dann nur hier. Ich muss dann ganz liegen. Was für mich ganz schlimm ist, jede Bewegung oder wenn ich den Kopf bewege, ja, das ja von dem Ohr kommt. Ne? Wenn du dann ganz still liegst, ist dieses... Dann geht das. Dann geht es. Aber sobald du irgendwie eine Bewegung machst oder gar zur Toilette dann musst... Dann kommt das wieder ganz extrem. Und Übelkeit auch? Ja, ja. Ich nehme mir dann immer, wenn ich jetzt merke, ich bekomme den Druck auf dem Ohr, einen kleinen Eimer und fülle mir da was Wasser ein, weil das ist immer eine Strapaze für mich hier durch die Wohnung bis ins Bad, ne? Hm. Manchmal schaffe ich das dann auch gar nicht, dass ich mich vorher schon übergebe. Ach so, dass du dich in den Eimer dann übergeben kannst, deshalb? Ja, ja. Den Eimer mit Wasser, verstehe. Wann hattest du jetzt den letzten Anfall? Seit gestern habe ich wieder so einen Schub. Ach so, das heißt, du bist jetzt mittendrin? Ja, genau. Und liegst jetzt im Bett? Ich liege hier auf der Couch. Ach du je. Die Krankheit nennt man, sag nochmal. Morbus Menier. So wurde es diagnostiziert? Ja. Was ist das für eine Art von Erkrankung? Hat man dir das erklärt? Man hat ja im Ohr Kügelchen. Mhm. So, und da, wo die Kügelchen lagern, im Gehörgang, sammelt sich Flüssigkeit an bei einem Morbus Menier-Patienten. Mhm. Und dann schwimmen die Kügelchen hin und her und dadurch kommt so ein Schub, dass das Gleichgewicht total gestört ist. Und dieses Wasser, frage ich mal ganz laienhaft, kann man nicht irgendwie punktieren? Das kann nicht ablaufen. Es bestände die Möglichkeit, aus diesem Grund habe ich auch schon mehrfach versucht, jetzt anzurufen, das in Köln in der Uniklinik operieren zu lassen. Dann machen die den Schädelknochen hinter dem Ohr auf. Mhm. Und da würde ein Röhrchen eingesetzt, dass die Flüssigkeit abfließen ja kann. Aber ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die diese Operation hinter sich gebracht haben. Ah. Weil man kann mir nicht sagen, ob ich damit irgendwo jetzt von der Krankheit weg bin oder ob ich irgendwann wieder so einen Schub bekomme. Und das wüsste ich gerne vorher, bevor ich die Operation natürlich machen lasse. Aber das verstehe ich nicht, dass dir das nicht ein Arzt erklärt hat, wie das nach der Operation ist. Das ist doch die Aufgabe eines Arztes. Das ist noch nicht richtig erforscht. Das heißt, es haben nicht so viele Menschen diese Erkrankung? Nein. Und du weißt, dass wenn, man dann kann man das in Köln machen lassen? Der sagte zu mir in Köln in der Uniklinik. Mhm, mh. Und da würden vorab mehrere Untersuchungen gemacht, ja, müsste ich erst einen Termin machen für verschiedene Untersuchungen. Verstehe. Und wenn das geklärt wäre, würde diese Operation, wenn ich einverstanden wäre, gemacht. Hast du denn zu Hause Internet? Nein. Nee. Weil da kann man ja auch immer sehr gut nachschauen, ob es Gleichgesinnte gibt oder gleich Betroffene. Ja, ja. Daher der Weg von deiner Seite aus über unsere Sendung vielleicht an, ja, genau, Betroffene dass zu kommen. Dass man da vielleicht einen Aufruf machen würde, wenn das möglich wäre. Also damit wäre mir sehr geholfen, wenn ja also jemand sich da melden würde, der die Krankheit hat und so eine Operation schon hinter genau sich gebracht und klar, hat. Oder vielleicht andere Hilfen, die es da vielleicht gibt. Genau. Die mein Arzt vielleicht noch gar nicht kennt. Ja. Ja, das ist eine klare Fragestellung. Also was kann man bei dieser Erkrankung tun? Und wenn man operiert, welche Erfahrungen haben Betroffene mit der Operation gesammelt? Ja. Wie ist die Operation verlaufen und hat man danach Ruhe oder kommt es eventuell wieder und so weiter? Ja. Aber du warst noch nicht vorstellig in der Uniklinik? Nein. Nein, das wäre vielleicht auch mal erstmal ein Tipp, mal ein Informationsgespräch dort mit den entsprechenden Chirurgen zu führen. Habt ihr vielleicht eine Nummer von der Uniklinik von Köln? Ja gut, das ist kein Problem. Also, Margit, der Aufruf war klar. Ja, ich habe jetzt meine Zuschauer und meine Zuhörer gebeten. Wer da etwas zu sagen kann, bitte meldet euch bei uns, entweder per Mail oder per Brief oder per Telefon. Wir stellen dann gerne den Kontakt zu der Margit her. Und wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich mal mit noch ein paar Telefonnummern, die du vielleicht noch nicht hast. Oh, das wäre ganz toll. Ja, das machen wir, das ist gar kein Ding. Liebe Margit, Mensch, dann wünsche ich dir aber wirklich von Herzen gute Besserung, dass jetzt irgendwie was durch unsere Sendung ja, gelangt kommt. Ja, ich wünsche mir selber, dass nicht in so kurzen Abständen, das ist, also man kann das keinem Menschen erklären. Aber du bist man doch wagt dann, sich nicht mehr vor die Türe. Du bist doch, wenn das so lange anhält, völlig gehandicapt, was dein ja, Haus hat. Ja, genau. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Ich bin alleine. Wer kauft dir denn ein zum Beispiel? Ich könnte in der Nachbarschaft, aber das ist eine ältere Dame und die ist selber gesundheitlich nicht gut gestellt. Die hat mit der Lunge ganz große Probleme, hat auch nicht mehr lange zu leben. Das heißt, das wäre die einzigste, die ich fragen könnte, die mir was einkaufen könnte. Ich frage nicht gerne andere, die ich so nicht kenne, dass ich da Leute hinterher telefoniere oder das, was, ist mir unangenehm. Ja, das heißt, bisher hast du dich so durchgewurstelt. Ja, ja. Mhm. Du bist nicht mehr berufstätig? Nein. Nein. Mhm. Margit. Wir machen es so. Wir rufen dich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal an. Das heißt, mein Psychologe ruft dich an. Und wenn hier eine Information bei uns reinkommt, setzen wir uns direkt mit dir in Verbindung. Oh, das wäre ganz toll. Das verspreche ich dir wirklich. Und ich bedanke alles mich Gute bei dir, wünsche ja? Ich dir. Alles Liebe und alles und Gute. Mach weiter so. Das ist eine ganz tolle Sendung. Ich verfolge die seit Jahren. Dankeschön. Sehr nett von dir, dass du sagst. Dankeschön, Margit. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Margit. Und hier ist Janine. Und die ist 16. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Janine, was geht's? Es geht um meine Mutter. Was ist da los? Also, vor 5 Jahren ist sie die Treppe runtergefallen. Ja. Und seitdem liegt sie im Wachkoma. Oh je. 5 Jahren. Seit 5 Jahren schon? Mhm. Wo liegt sie? In einem Pflegeheim hier in der Nähe, wo ich wohne. Wie gehst denn du mit diesem schweren Schicksal um? Das ist komisch. Also mittlerweile habe ich mich halt dran gewöhnt, aber am Anfang war es ziemlich schwer und ich war auch noch ziemlich klein und ich habe das nicht wirklich verstanden, was da genau abläuft. Mhm. Was haben dir die Ärzte oder dein Vater erklärt, wie der Gesundheitszustand deiner Mutter ist? Er hat gesagt, sie liegt im Bett und also sie liegt halt im Krankenhausbett und ihr geht es überhaupt nicht gut und wenn noch was Schlimmeres passiert, dann wird sie sterben, hat er mir gesagt. Damals? Ja, als es an dem Tag passiert. Genau. Und jetzt bist du 16 Jahre alt und hast dich ja auch schon mehrfach mit deinem Vater oder hast du Geschwister noch? Ja, einen richtigen kleinen, also einen weiblichen Bruder und 2 Stiefgeschwister noch. Sind die älter oder jünger? Die sind alle jünger. Ach so, dann kannst du mit denen gar nicht so viel darüber reden. Nee, nicht wirklich. Aber mit deinem Vater? Ja, schon. Ja. Besteht denn eine Hoffnung, dass deine Mutter nochmal gesund wird? 0%. 0%? Das wird, meine Mutter ist so gut wie Hirntod. Das wird nicht mehr. Sie wäre jetzt schwerbehindert, würde das jetzt noch. Das hat man so klar gesagt. Ja. Wie oft besuchst du sie? Einmal in der Woche circa. Und was ist das so für ein Anblick, der sich dir dann bietet, wenn du da reinkommst? Ja, schrecklich natürlich, wenn man seine eigene Mutter so sieht. Hat sie die Augen auf? Ja. Aber sie liegt da halt total verkrampft. Mhm. Und ja. Und hast du in irgendeiner Weise das Gefühl, dass sie das spürt, wenn du da bist? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Ich hoffe, dass sie weiß, dass ich immer noch... dass sie immer noch meine Mutter ist und dass sie keiner ersetzen kann. Hm. Du fasst sie an, du streichelst sie? Ja. Ja. Sprichst du auch dann mit ihr, wenn du bei ihr bist? Ja, ich erzähle dir, was ich in der Woche so gemacht habe. Hm. Deine Mutter wird künstlich ernährt. Richtig. Das heißt, unter Umständen kann sie so noch sehr lange leben. Ja, eigentlich schon, aber die Ärzte meinten, die Organe lassen langsam nach. Ein halbes bis ein Jahr. Ach so. Ertappst du dich dabei, dass du manchmal denkst, es wäre besser, wenn sie sterben dürfte oder könnte? Hört sich blöd an, aber es ist so. Ich finde, dann könnte ich da drin unter der ganzen Sache einen Schlussstrich ziehen und dann könnte ich anfangen, es so langsam zu verarbeiten. Weil jetzt ist es, sie ist halt immer noch da und das ist die alte Geschichte und deswegen. Verstehe ich. Würde ich, glaube ich, an deiner Stelle genauso empfinden, dass der Tod eine Gnade wäre und dass man dann, so traurig und schlimm alles ist, aber das dann anfangen könnte zu verarbeiten. Im Moment kannst du das ja eigentlich noch gar nicht richtig. Ja, das stimmt. Wäre auch wahrscheinlich für sie besser. Ja, natürlich. Wenn es so definitiv eine Aussage gibt, dass sie nie wieder gesund werden könnte oder dass sie so gut wie gehirntot ist, dann sehe ich das genauso, ja. Wie geht denn dein Vater mit der ganzen Sache um? Für den muss das da auch ganz schlimm sein. Also, ich denke, in den ersten 2 Jahren hat er ziemlich getrauert und es hat ihn ziemlich mitgenommen. Aber ich denke, als er seine neue Freundin kennengelernt hat, hat er das ziemlich gut verarbeitet. Ach so, er hat eine neue Freundin. Ja, jetzt seit 2,5 Jahren circa. Und wie ist das für dich, dass er eine neue Freundin hat? Also, ich finde es gut, weil er ist jetzt glücklicher als vorher. Und wie das halt ist in solchen Patchwork-Familien, man kommt nicht immer mit den Leuten zurecht, also mit der neuen Freundin. Also es geht. Also du kommst nicht so ganz gut mit der zurecht? Also, sie ist nett, aber manchmal... ich weiß nicht, manchmal mag ich ihre Art nicht. Ja. Geht dann dein Vater deine Mutter auch noch besuchen im Krankenhaus? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Ich gehe immer alleine hin. Aber fragst du ihn denn nicht? Gehst du manchmal zu deiner Mutti? Ich rede ganz selten mit ihm darüber. Weil er sagt, dass es das, was jetzt hier ist, dass wir das alte Haus umgebaut haben, dass du jetzt hier lebst mit meiner neuen Freundin, ist dein neues Leben. Deine Mutter ist dein altes Leben. Und das... wir reden da nicht so wirklich drüber. Er sagt, vergiss das, was passiert ist, nimm es einfach so hin und fertig. Du musst damit leben. Findest du seine Einstellung gut? Na, ich weiß es nicht. Also, es ist, finde ich komisch, dass er das so einfach hinnimmt. Ich kann das nicht so einfach hinnehmen, wie es das jetzt ist. Finde ich auch. Muss ich dir auch ehrlich recht geben. Finde ich auch eine komische Ansage, die er da zu dir macht. Ich finde auch komisch, dass ihr nicht darüber sprecht. Dass er nichts dazu sagt. Hältst du es für möglich, dass er gar nicht mehr hingeht, weil er damit nichts mehr zu tun haben möchte? Ja, es könnte schon möglich sein. Ich weiß es nicht genau. Und das heißt, wenn du dann aus dem Pflegeheim kommst, ich meine, dann ist man ja wahrscheinlich trotz aller Routine des Besuchens immer noch aufgewühlt. Kannst du nie ihm mal ein bisschen was erzählen? Nee, dann gehe ich zu anderen Menschen. Dann gehe ich zu meiner besten Freundin oder so, aber nicht zu meinem Vater. Und die neue Lebensgefährtin deines Vaters fragt auch nicht danach? Darüber rede ich mit ihr gar nicht. Überhaupt nicht. Sie sagt dasselbe wie mein Vater, das ist jetzt hier dein neues Leben und schließt mit dem Alten ab. Ja, aber das kann man ja nicht so einfach, weil deine Mutter ja noch lebt. Das ist ja nicht so einfach, schließt mit dem Alten ab, während deine Mutter im Pflegeheim liegt. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie, die verstehen das auch nicht. Die denken, das ist jetzt schon so lange her und so langsam muss es doch einfach endlich mal verarbeitet haben. Aber ich... Also ich muss dir ja sagen, dass ich das Verhalten deines Vaters merkwürdig finde. Wenn er eine Freundin, neue Freundin hat, okay, das kann man ja akzeptieren. Aber dennoch muss er sich zumindest auch um dich, du bist seine Tochter, und es geht da um deine Mutter, muss er sich um dich kümmern und er muss interessiert sein, wie es dir geht mit der ganzen Angelegenheit. Das finde ich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja. Ist denn sonst auch keiner, gibt es keine Oma mehr, die sich um deine Mutter kümmert? Keine Doch. Verwandte? Also die Eltern von meiner Mutter, die fahren bestimmt 2-3 Mal in der Woche dahin. Ach so. Und wie ist dein Verhältnis zu der Oma und dem Opa? Ziemlich gut. Ich bin am Wochenende immer da. Also das heißt, mit denen kannst du dann schon darüber sprechen? Ja, eigentlich schon. Aber ich traue mich irgendwie nicht, mit denen dahin zu fahren. Warum nicht? Ich weiß nicht. Meine Oma fängt dann immer an zu weinen und ich kann das nicht sehen, wenn irgendwer... Das geht nicht. Weinst du auch, wenn du bei deiner Mutter bist? Ja. Liegt sie alleine in einem Zimmer? Wie lange bist du dann bei ihr immer? Ja, eine halbe Stunde circa. Halbe Stunde? Und wenn du dann aus dem Heim rausgehst, beschreib mal, wie du dich dann fühlst. Oh Gott, Ich finde nicht die richtigen Worte dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass man da immer angeschlagen ist und immer traurig. Ja, das ist man auch. Mhm. Und das ist... Und es wahrscheinlich immer eine Weile dauert, immer wieder so im normalen Alltag wieder drin ist. Ja, das dauert eine Zeit. Hast du manchmal auch ein bisschen Angst, dahin zu gehen, wieder damit konfrontiert zu werden mit dem schlimmen Anblick? Ja, ganz oft. Mhm. Das ist wirklich nicht schön, sowas zu sehen. Sieht man das deiner Mutter an, dass sie immer mehr abbaut? Wird der Körper auch weniger oder schwächer? Ja, das sieht man. Mhm. Der Unfall damals, beschreibt dir nochmal, was ist da genau passiert? Ich war nicht dabei. Ich weiß nur, wie mein Vater es mir erzählt hat, dass sie wohl, er hat wohl die Tür abgeschlossen, die waren irgendwo mit irgendwem was trinken und dann ist meine Mutter wohl die Treppe hochgegangen. Mhm. Und mein Vater hat die Tür abgeschlossen und hat nur noch gehört, wie sie die Treppe runtergefallen ist. Mhm. Und mit dem Kopf wohl auf die Fliesen geschlagen ist und dann hat er sofort den Krankenwagen angerufen. Mehr weiß ich nicht. Und da war sie schon direkt bewusstlos und seitdem nicht wieder aufgewacht? Dann wurde sie zweimal wiederbelebt. Ja. War sie in Unna in einer extra Klinik dafür, für Kopfpatienten. Mhm. Mhm. Ja, und dann wurde sie hierhin wiedergebracht. Ja. Hatte sie Alkohol getrunken? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ist ja auch letztendlich egal, wenn es auch dadurch passiert ist, ist es halt dann so passiert. Ja. Keiner weiß bis heute, was genau passiert ist, ob sie einen Kreislaufzusammenbruch hatte oder was genau passiert ist. Aber auch das muss dein Vater doch damals die Ärzte genau befragt haben, was da los ist. Das müsste er dir doch eigentlich auch erzählt haben irgendwann. Mir hat das nicht erzählt. Es war eher so, dass wir am Anfang viel darüber geredet haben, als es passiert ist und danach eher nicht mehr. Mhm. Er hat so wahrscheinlich gehofft, ich verdränge den Gedanken. Ja. Ist denn dein Verhältnis eigentlich zu deinem Vater gut? Eigentlich schon. Also wir verstehen uns und eigentlich geht's. Mhm. Und die ersten Wochen, Monate und die ersten Jahre, war dein Vater da sehr verzweifelt? In den ersten beiden Jahren, finde ich, war er ziemlich verzweifelt. Ja. Ich fand, er war immer ziemlich einsam und es hat mir auch total leid getan, wenn er abends immer alleine irgendwie Fernsehen geguckt hat und vorher war meine Mama noch da. Wie alt ist deine Mama eigentlich? 37. 37? Ja. Sehr jung noch. Ja. Mhm. Also, Jenny, ich finde das super, dass du jede Woche dahin gehst zu deiner Mutter. Ich finde, das muss man auch als Kind, als Tochter machen. Das Verhalten von deinem Vater kann ich nicht verstehen. Das müsste er mir persönlich erklären. So wie du es mir jetzt erklärt hast, kann ich es nicht verstehen. Aber das ist jetzt auch egal. Geh du weiter deine Mutter besuchen. Mhm. Und sodass du, wenn du irgendwann älter bist, auch so für dich so sagen kannst, ja, ich habe das damals richtig gemacht. Vielleicht hat sie es ja doch irgendwie noch gemerkt und hat sich gefreut, dass ich ihre einzige Tochter oder ihre Tochter vorbeigekommen bin. Und dann kann man ja eigentlich nur zusammen hoffen, dass sie, so hart das auch jetzt klingt, aber hoffen, dass sie bald stirbt. Ja, das stimmt. Das muss man, glaube ich, so sagen dann. Ja, muss man auch so sagen. Ja. Also wie du das vorhin auch schon formuliert hast, für sie selbst, dass es für sie eine Gnade ist und eben auch für dich oder für den Rest der Familie, auch für deine Oma und Opa, dann können die auch besser damit abschließen, als immer dieses Elend zu sehen. Ja, das stimmt. Kommen denn die anderen Geschwister, die sind ja jünger, gehen die auch manchmal hin oder geht niemand? Mein Bruder, ich denke, der hat damit abgeschlossen, also mein leiblicher Bruder. Und die anderen, die kennen die Geschichte nicht wirklich. Verstehe, und der leibliche Bruder ist wie alt? Der ist 9. Ach so, ja gut, der ist noch sehr klein. Ja, der hat das noch gar nicht verstanden, als das passiert. Ja. Das heißt, wenn der mal älter ist, wirst du dem das alles erzählen und erklären müssen. Ja, so wird es sein. Mhm. Du hast mich jetzt angerufen, um mir diese Geschichte so zu erzählen, oder hattest du auch noch eine besondere Frage vielleicht oder ein Anliegen? Ich wollte einfach mal irgendwem, der mich nicht kennt, dem die Geschichte einfach mal erzählen und gucken, was derjenige davon hält. Mhm. Also, das ist natürlich ganz, ganz traurig, aber ich finde, ich sag's nochmal toll, dass du da immer hingehst und deine Mutter besuchst. Ja. Mach das mal weiter so. Ja, mach ich. Mach es weiter so. Und alles Gute wünsche ich dir und den Wunsch für deine Mutter haben wir ja beide vorhin zusammen formuliert, was wir ihr wünschen. Ja. Liebe Janine, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sabine. Sabine ist 21. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Sabine, was geht's bei dir? Ja, ich bin ein Messi mit Putzzwang und ich wollte eigentlich mal... Ein Messi mit Putzzwang? Ja, also ich falle von einem Extrem ins andere quasi. Also Messi ist zwar schon gängig, aber wir erklären es nochmal. Das ist jemand, der wahnsinnig um sich herum anhäuft, genau, Sachen also, und nichts wegschmeißen kann, nicht aufräumen kann. Sagen wir mal so, also es gibt unterschiedliche Arten von Messis und bei mir ist es tatsächlich, es ist der Müll. Also ich sammle ihn, ja, nicht wirklich bewusst. Also ich könnte mich davon trennen. Das Problem wird nur dann irgendwann, dass es zu viel wird, auch durch Zwangsstörungen, dass ich mich davon nicht mehr trennen kann. Von Müll? Ja. Das heißt, wie groß ist deine Wohnung? 50 Quadratmeter. 50, das sind zwei Zimmer vermutlich? Ja. Sind die komplett vollgestellt mit Kram? Nee, das nicht. Also bei mir ist der Fußboden bedeckt, aber es ist die, ich sag mal, Qualität des Mülls. Was heißt das? Lebensmittelreste und sonstiges eben. Das heißt, all die Sachen, die auch stinken und vermodern, genau, liegen bei dir in der Wohnung rum. Genau. Das heißt, da muss da schon Ungeziefer entstanden sein. Ist es auch. Und das ist halt auch diese Hilflosigkeit, dass man, also es ist bei mir jetzt durch Auslöser dieses Jahr geschehen und es ist auch diese Hilflosigkeit. Man kann es selber nicht mehr wirklich räumen, aber man will da raus. Ich will auch mal wieder frische Luft atmen können. Du schläfst ja auch in diesen Räumen. Und ich schlafe auch mit diesem Gestank in der Nase ein und ich weiß ganz genau, was das mit meinem Körper anstellen kann. Und irgendwann steht man aus dem Bett auf und geht mit nackten Füßen über diesen Matsch und Dreck. Nee, mit nackten Füßen mit Sicherheit nicht mehr. Mit Schuhen dann. Du hast gerade gesagt, da gab es einen Auslöser. Ja, das war, also ich sag mal so, bei mir fing das in der Kindheit schon an. Ich denke mal, das war damals, ich wollte die Aufmerksamkeit meiner Eltern erregen. Und also unbewusst. Und es hat mich die Jahre über verfolgt und je schlimmer es psychisch wird, desto schlimmer wird es auch in der Wohnung. Mhm. Also das spiegelt im Endeffekt das Chaos in meinem Kopf wieder. Es wurde schlimmer und schlimmer und dieses Jahr eben war ich psychisch ja so sehr mit mir beschäftigt, dass ich das Umfeld einfach vergessen habe. Mich selber habe ich gepflegt, abgesehen von Essen. Aber die Wohnung habe ich halt einfach weiter dann auch zugemüllt, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Ja, ich habe zu viel gedacht. Das hast du am Anfang gesagt, ich bin Messi mit einem Waschzwang. Putzzwang. Waschzwang auch, ja. Handwaschzwang, das kommt dazu. Das sind so Schutzmechanismen, denke ich mal. Aber das verstehe ich nicht. Wenn du einen Putzzwang hättest, dann würdest du den ganzen Müll doch wegwischen und wienern und scheuern. Genau. Das ist für mich nämlich auch nochmal wieder ein Problem. Und zwar bin ich psychisch in dem Fall halt einfach beschäftigt gewesen, damit diesen Müll, wie sagt man das, einerseits ist es das eine Extrem und das andere ist der Müll. Und gibt es inzwischen durch Phasen, wo du alles putzt und wegräumst? Es gäbe diese Phasen. Das Problem ist nur, ich bin zu beschäftigt mit mir selber und dieser Putzzwang, der erfordert derart viel Kraft, weil man. Wann kommt denn dieser Putzzwang überhaupt zum Tragen? Wenn die Wohnung, sagen wir mal, richtig sauber ist und eingerichtet wäre, was sie allerdings bei mir nie war, auch die vorherigen Wohnungen, also ich hatte die letzten 10 Jahre nie irgendwie was richtig eingerichtet. Also der Putzzwang ist quasi irgendwie nur im Kopf, der wird gar nicht... Nee, der ist da. Ich kann auch putzen, kochen, waschen, alles. Ja, also, aber wo putzt du denn dann, wenn es so bei dir so vermüllt aussieht? Gar nicht mehr, weil ich mit mir selber einfach zu beschäftigt bin. Aber ich könnte rein theoretisch, wenn ich woanders bin, könnte ich putzen, putzen, putzen, putzen. Das heißt, wenn jetzt jemand in deine Wohnung ginge, die Wohnung komplett aufräumen würde, den ganzen Mist rausschmeißen würde und du kämst in eine blitzblanke Wohnung, dann würdest du sofort... Dann würde ich anfangen zu putzen. Das Problem ist nur, dass mich das irgendwann überfordert, weil höre ich an der einen Stelle auf, dann muss ich es ja eigentlich schon wieder putzen. Verstehe. Mhm. Also ich müsste dann den ganzen Tag nur in dieser Wohnung wienern und kommt dann noch ein psychischer Auslöser, wie zum Beispiel wie dieses Jahr eben auch der Schwangerschaftsabbruch, dann falle ich zusammen, dann kommen die Gedanken hoch, dann fange ich an zu denken. Dieses Jahr gab es einen Schwangerschaftsabbruch. Ja, und noch einige andere Sachen. Also das zog sich dieses Jahr wirklich ein Tiefpunkt nach dem anderen. Das heißt, dadurch wurde es dann auch immer schlimmer bei dir. Genau, weil ich auch einfach mit diesem Putzen gar nicht mehr also dieses Putzen an sich, das ist schon so überfordernd und anstrengend, weil ich ständig wienern müsste. Sag mir mal was zu dem Schwangerschaftsabbruch. Warum wurde der vorgenommen? Ich hatte eine relativ schwierige Kindheit und ich habe viele Dinge von meinen Eltern übernommen. Und einerseits war es, weil ich den meinen mittlerweile Ex-Freund nicht unbedingt als Vater haben wollte, weil ich Angst hatte, dass ich ihn in der Schwangerschaft schon, dass ich mich dann halt trenne. dann wäre ich alleine gewesen. Unter anderem auch, ja, wie sagt man das? Also es war eigentlich für mich aus Liebe zu dem Kind, weil ich wusste, dass die Situation entarten würde. Selbst egal, ob ich nun schwanger gewesen oder geblieben wäre. Warum hast du nicht versucht, warum hast du nicht vorher sehr darauf geachtet, dass du nicht schwanger wirst? Das haben wir ja. Aber als die Panne passiert war, ich habe es zu spät gemerkt. Mhm. Bist du mit diesem Mann nicht mehr zusammen jetzt? Nee, seit drei Tagen jetzt nicht mehr. Ach so. Und der Schwangerschaftsabbruch war, wie lange liegt der genau jetzt zurück? Der war Anfang Februar, am 3.2. Ja. Und das war danach sehr schlimm für dich? Ich bin zusammengebrochen im Endeffekt. Mhm. Du hast gerade noch Andeutungen gemacht, da waren noch ein paar schlimme Sachen. Ja, und zwar für mich steht Psychiatrie aufgrund der Vorgeschichten auf Schwelle Suizid. Also bei anderen Leuten steht an der Stelle Suizid und bei mir steht Psychiatrie aufgrund der Traumatisierung. Es würde mir sehr schaden. Und ich hatte dann Ende des Monats Februar gesagt, oder zu meinem Freund gesagt, ich gehe am nächsten Tag in die Psychiatrie, weil ich es nicht mehr aushalte. Mhm. Und ja, da kam dann der Anruf meiner Mutter. Mein Opa lag mit Gehirntumoren im Krankenhaus. Mhm. Kam dann später auch noch, war eine relativ lange Geschichte, bis er dann am 5.5. verstorben ist. Das hat mich irgendwo aber nochmal wieder ins Jetzt zurückgeholt. Klar. Zwar nicht in der Wohnung, aber ja. Es hat mich irgendwo am Boden gehalten. Ja, wahrscheinlich aber nur kurzfristig. Genau. Mhm. Und mein Opa hat mir den letzten großen Wunsch hinterlassen, und zwar einen Führerschein. Damit war ich dann auch noch beschäftigt. Ach so, der hat sich gewünscht, dass du einen Führerschein machst. Genau. Meine Eltern hätten mir den so nie gezahlt, aber dadurch, dass mein Opa sich das gewünscht hat, habe ich halt nach seinem Tod hinaus oder über seinen Tod hinaus dann diesen Wunsch noch erfüllen können. Das heißt, du hast die Führerscheinprüfung bestanden. Genau. Das hat mich dann auch nochmal wieder aufgefangen, und nach dem Führerschein... Aber wahrscheinlich auch extrem viel Kraft gekostet. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, weil ich in dem Moment auch eigentlich, ich war noch so sehr mit mir beschäftigt, dass ich es eigentlich noch gar nicht wollte. So, das heißt, das war ein sehr aufreibendes Jahr bisher für dich. Ja, und das ging noch weiter. Was war da noch? Ja, ich bin danach dann erstmal wieder in ein tiefes Loch gefallen, weil mich halt nichts mehr beschäftigt hat, weil ich nur noch arbeitsunfähig im Moment zu Hause sitze. Und kurze Zwischenfrage, hast du eine Ausbildung vorher gemacht? Ich hatte eine begonnen, hatte mich da aber aufgrund der psychischen Situation runtergehungert, bis ich irgendwann zusammengebrochen bin und halt diese Ausbildung auch nicht mehr weiterführen konnte. Ah, Stichwort runtergehungert. Da gibt es noch eine Essstörung. Es ist eine vorhanden, aber keine Anorexie oder Bulimie. Also wenn ich die Möglichkeit habe, gut zu essen, dann tue ich das auch. Ich esse auch sehr gerne. Nur kommen die psychischen Probleme. Ich vergesse es einfach, weil ich überfordert bin mit dem Tagesablauf, mit dem Denken. Mensch, Sabine, wenn ich das alles so höre, bist du eine hochgradig seelisch erkrankte Frau. Das kann man ja sagen. Das kann man ja sagen, ja. Und es ist ja ist auch nicht schlimm, wenn man das sagt. Nee. Man muss es ja auch akzeptieren. Das heißt, du müsstest so dringend psychiatrische Hilfe haben. Ich habe mir ja jetzt Hilfe gesucht. Das Problem ist halt nur, es dauert unheimlich lange. Und hätte ich jetzt nicht, also ich war im Krankenhaus zwischenzeitlich dann auch, weil mein Freund unter anderem oder zu dem Zeitpunkt noch Freund weg war und ich mich halt nicht mehr selber versorgen konnte. Ich war die... Ja, wäre denn ein stationärer Aufenthalt nicht sowieso viel besser für dich? Nee, das würde mir mehr schaden aufgrund der Traumatisierungen, die da geschehen sind. Was für Traumatisierung? Ja, ich bin zwischen meinem 11. und 18. Lebensjahr in verschiedenen Wohngruppen gewesen. Und man hat mich da quasi als 11-jähriges Kind, das vom Kindergarten an gemobbt wurde, also eigentlich schon bei den ersten Sozialkontakten schlechte Erfahrungen gemacht hat, in eine Gruppe mit schwer erziehbaren Jugendlichen gesteckt. Ach, und das war natürlich dann Spielerei für die, ne? Das heißt, so ein stationärer Aufenthalt würde dich an die Zeit erinnern? Genau, ich würde sofort wieder in dieses Kind werden und würde Sperren blocken. Und ich würde Panik bekommen. So, jetzt hast du was versucht zu organisieren. Wann geht das denn los? Also ich hatte Anfang August hatte ich mich an den sozialpsychiatrischen Dienst gewandt. Und ja, zwei Wochen später war dann der Sozialdienst und hat die Situation begutachtet. Da ist allerdings noch nicht wirklich viel passiert. Warst du denn inzwischen bei einem Psychologen oder Psychiater schon? Ja, im Moment ist es so, dass ich eine gerichtliche Betreuung bekommen habe. Die ist zurzeit im Urlaub, hat bis dahin aber auch noch nicht wirklich was gemacht. Also im Klartext heißt es, es ist noch nichts passiert. Es ist sehr viel passiert. Nur, ja, dass ich jetzt, ja. Ja, die Frage ist ganz klar. Warst du schon bei einem Psychologen und Psychiater jetzt in den letzten Wochen, ja oder nein? Nein, weil die Symptome erstmal behoben werden müssen, damit ich halt einfach wieder so einen Rückhalt in Form von Wohnung habe und von da aus dann quasi arbeiten kann. Okay, also das ist ja... an mir arbeiten kann. Okay, das wird jetzt zu fachlich. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das so gut ist und richtig ist. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Fachmann darüber redest. Ja, das habe ich ja schon alles getan. Das ist ja die letzten Wochen auch alles mitgelaufen. Ja, aber dennoch wäre es vielleicht nicht schlecht, meinen Psychologen zur Rate zu ziehen, wie es jetzt weitergeht. Ja, aber das Problem ist halt, wie gesagt, dass jetzt erstmal die grundlegenden Dinge. Was erwartest du von dem Anruf hier bei mir? Ja, ich wollte eigentlich mal meine Situation schildern und vor allen Dingen die Hilflosigkeit gegenüber den Behörden. Hm. Weil es dauert und dauert und die lassen einen da im Endeffekt in einer akuten Notsituation sitzen. Hm. Und hätte ich nicht eine ganz nette Mitpatientin gehabt, mittlerweile sehr gute Freundin, dann würde ich jetzt wahrscheinlich unter irgendeiner Brücke hocken. Mhm. Das heißt, im Prinzip muss man in solchen dramatischen Situationen jemanden haben, der einen führt. Und vor allen Dingen, man muss Freunde haben, weil hat man keine, dann sitzt man unter der Brücke, weil die Behörden, die kümmern sich da nicht drum. Mhm. Die wissen, wie die Situation ist, die sagen, ja, wir machen, aber sie machen nicht. In der Tat glaube ich das auch, wenn man ganz auf sich alleine gestellt ist, sei es, man ist jung und sehr angeschlagen und krank wie du, oder auch wenn man alt ist und alleine, sieht es sehr schwer aus und sehr schlimm aus. Ja. Das glaube ich auch, ja. Da bin ich sicher. Weil man hat einfach, man sucht sich schon Hilfe und also über die Behörden. Ja. Und es läuft einfach nichts an. Die wissen, wie bedrohlich die Situation ist. Ich lag ja zwischenzeitlich auch im Krankenhaus mit lebensbedrohlichem Untergewicht. Mhm. Und meine Betreuerin hat mich im Nachhinein wieder in die Wohnung gesetzt. Mhm. Zwei Wochen später hätte ich wieder im Krankenhaus gelegen. Jetzt ist etwas in die Gänge gekommen bei dir. Du hast jemanden an der Hand und wir hoffen mal, dass das dann auch bald alles Gestalt annimmt. Du möchtest mit meinem Psychologen nicht mehr sprechen. Könnte ich gerne machen. Ja, das fände ich auch gar nicht so schlecht. Sabine, dann würden wir dich jetzt gleich zurückrufen. Und ich hoffe, dass nun endlich was in die Pötte kommt bei dir. Ja. Und dass dir geholfen wird und dass es wieder bergauf geht mit dir. Und dass du wieder einigermaßen entspannt, sage ich mal, leben kannst. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Ja, danke, das wünsche ich mir auch. Ja, liebe Sabine, wir rufen dich gleich zurück und du legst bitte auf jetzt. Okay. Tschüss. Dann vielen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und ich begrüße sehr herzlich Thomas und Thomas ist 20. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo, Domian. Hallo, Thomas. Um erst zu sagen, Thomas ist nicht mein richtiger Name, aber ich möchte meinen echten Namen nicht nennen, okay, um nicht irgendwie Probleme zu bekommen, damit du das weißt. Ja, okay. Ja, absolut okay. Ja. Um was geht's? Es geht letztendlich um die Folgen des sexuellen Missbrauchs meiner Ex-Freundin und dass ich aufgrund einer Tätersuche im Zuge dessen Kinderpornos runtergeladen habe. Also Moment, hier ist einem anderen. Es geht um den sexuellen Missbrauch deiner Ex-Freundin. Das genau. Heißt, du hast mit dieser Frau, mit dem Mädel gar nichts mit zu tun. Nichts mehr. Aber als ich noch mit ihr zusammen war, habe ich da runtergeladen. Über 2,5 Jahre war ich mit ihr zusammen. Sie hat auch was hast du jetzt wo runtergeladen? Ich habe mir im Internet so eine Sachen beschafft, also kinderpornografische Medien. Ich nenne das Zwangspornografie. Das ist, finde ich, zutreffender. Und ich habe mir die Sachen angeguckt, um letztendlich vielleicht auch den Täter zu finden, weil ich weiß nicht, wer der Täter ist. Moment, du hast dir Kinderpornografie angeguckt? Ich habe das Material gesichtet. Ich habe daran aber keine Genugtuung erfunden, wie du vielleicht denkst. Ich bin nicht pädophil. Also ich bin sehr irritiert darüber, dass jemand sich das anguckt. Warum guckst du dir das an? In der Hoffnung, dadurch einen Täter zu finden, der deine Freundin sexuell missbraucht hat? Ja, es ist krass, als ob bei mir eine Sicherung durchgebrannt ist. Es waren richtige Orgien, mehr oder weniger. Ich habe das nicht konsequent über mehrere Tage durchgezogen, sondern es waren einzelne Tage. Vielleicht nochmal eins nach dem anderen. Deine Freundin ist wahrscheinlich ungefähr in deinem Alter. Genau. Ja. Wann ist ihr dieses widerfahren? Als sie 11 Jahre alt war, zusammen mit einer besten Freundin über 3, 4, 5, 6 Monate hinweg. Ja. Und ihre beste Freundin ist dann auch noch von der Brücke gesprungen. Ja. Hat die Freundin irgendwas über den Täter erzählt? Nein, sie hat nur gesagt das, aber nicht wer. Weiß deine Freundin denn, wer der Täter ist? Sie weiß es, aber sie will es mir nicht sagen. Und also du hast von ihr ausschließlich die Information, dass ja. Dem Mädel damals etwas sehr Schlimmes angetan wurde. Genau. Und dann lädst du dir Kinderpornografie runter? Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Ich dachte, die Polizei macht das auch, um Täter festzustellen. Und ich dachte auch, dass wenn ich vielleicht nicht den Täter meiner Ex-Freundin dadurch finde, vielleicht andere Leute aus dem Bekanntenkreis. Das ist völlig albern. Du guckst dir Kinderpornografie an. Wie willst du denn dann irgendwie, wenn du nicht die entsprechenden Software hast, wie willst du denn irgendwen verfolgen, wer das noch angeht? Ja, das merke ich jetzt auch, ne? Und deswegen fühle ich mich unglaublich schuldig, weil ich letztendlich durch mein Verhalten den Markt quasi gesättigt habe und dass aufgrund meiner Scheiße, die ich gemacht habe, letztendlich sowas vielleicht noch produziert worden ist, ne? Absolut. Und vor allen Dingen hast du dich in große Gefahr begeben, denn man hätte dir ja auf die Spur kommen können, dass du dir das anguckst und dich als potenziellen... Tja, das ist ja auch passiert. Das ist am Donnerstag eine Hausdurchsuchung. Ah. Mhm. Ja, zu Recht. Ja, natürlich zu Recht. Wie ging das weiter? Du hast eine Hausdurchsuchung, also man ist dir auf die Schliche gekommen, die Polizei hat das irgendwie per Internet rausgekriegt, dass du dir die Seiten anguckst. Genau. Und dann, wie ging es denn weiter? Dann kamen die? Die kamen am Donnerstag um 8.45 Uhr, ich war noch im Bett, weil ich deine Sendung geguckt habe, ein bisschen länger geschlafen habe und die gingen auch noch nicht so früh los und die haben mich geweckt und ich bin total abgekackt, ja. Ich habe am Donnerstagabend auch bei dir angerufen, bin durchgekommen, hatte da aber massig Alkohol in Toss. Ich habe über den ganzen Tag hinweg eine Flasche Wodka getrunken und meine Pumpe geht mir immer noch so ein bisschen, aber mittlerweile geht's schon wieder so. Aber die haben dich wahrscheinlich, die Polizei hat dich doch wahrscheinlich auch befragt. Nein. Nein? Nein, die überhaupt nicht. Die haben nur das Material gesichtet, was heißt gesichtet, also meine Festplatten mitgenommen. Mhm. Eine haben sie bei mir vergessen, die haben sie nicht gesehen. Also wenn ich so ein Freak wäre, der sich sowas, da kann ich dir auch sagen, da ist nichts drauf. Mhm. Verspreche ich dir, hoch und heilig, ist mein Ehrenwort. Also die haben die Sachen mitgenommen? Genau. Und bisher alleine gelassen. Und seitdem hast du nichts mehr von denen gehört? Nein. Und ich habe auch gleich gesagt, ich möchte einen Psychologen haben. Ich stand total unter Schock. Ich sehe es jetzt vielleicht immer noch, ich weiß es nicht. Ich fühle mich jedenfalls nicht so wirklich gut. Und haben sie mir verweigert. Und der Typ, der jetzt die Befragung macht, ich hatte mit dem am Donnerstag nochmal telefoniert, ungefähr 2 Stunden später. Und der hat mir versichert, dass eine Psychologin bei der Befragung dabei ist. Wann wird denn die Befragung sein? Am Donnerstag, um 9. Und jetzt hat meine Mutter auch noch in der Polizeidirektion angerufen und hat letztendlich jetzt erfahren, dass überhaupt keine Psychologin dabei ist bei dem Gespräch. Mhm. Obwohl man mir das versichert hat. Weil ich möchte endlich diese Beziehung verarbeiten und möchte auch letztendlich nicht mehr mit dieser Bürde leben, dass ich durch mein Verhalten unglaublichen Schaden verursacht habe. Ja, und du einen großen Verdacht auf dich gezogen hast. Natürlich, ich arbeite das ist auch noch scheiße, ich arbeite mit Jugendlichen, weil ich letztendlich auch irgendwie den Jugendlichen helfen will, meine Erfahrung irgendwie weitergeben möchte. Wie arbeitest du denn mit Jugendlichen? Ich bin in einer näheren Stadt in einem Internat und mache da so eine Freizeitbetreuung mehr oder weniger. Ich helfe jetzt bald bei der Nachhilfe, werde jetzt Veranstaltungen machen, organisieren, um den Jugendlichen zu helfen. Also zunächst einmal wirst du natürlich eine Strafe kriegen und großen Ärger kriegen, dass du überhaupt im Besitz von Kinderpornografie bist. Genau. So, und wenn du dann diese Geschichte auftischst, die du mir gerade erzählt hast, die ist natürlich im ersten Moment völlig absurd. Ich habe den Brief da, Domian. Das ist ja das Gute, dass sie mir das in Briefform gegeben hat. Mit dem Missbrauch. Ja, ich glaube dir das ja, dass du so verquer denkst, aber das ist natürlich für die Polizei erstmal im ersten Moment. Ist doch meine Angst, dass man mir letztendlich nicht glaubt. Ja, genau. Mann, oh Mann, was hast du denn da für eine Scheiße gebaut? Ja, Scheiße, Domian, kannst du laut rausbrüllen. Wie lange hast du das denn gemacht? Das muss zwischen 2007 und 2009 gewesen sein. So lange? Also. Ja, aber ich verstehe dich nicht, Thomas. Ich verstehe dich nicht. Ja. Wenn du in keinerlei Weise eine Affinität zu diesen Sachen hast, ekelt einen das doch an. Das guckt man sich doch nicht zwei Jahre an, Mensch. Mit dem absurden Ziel, irgendeinen Täter zu finden, das ist doch absurd hirnrissig. Natürlich ist es absurd und deswegen bin ich ja auch, als ob dieses Ereignis mit meiner Ex-Freundin irgendwie was in mir total kaputt gemacht hat. Und ich bin auch mehr oder weniger schwer depressiv. Du kannst dir gerne meinen Blog durchlesen. Ich kann dir da Nein, das ist mir jetzt alles egal mit dem Blog. Mich wundert, dass du während dieser 2 Jahre nicht irgendwann für dich die Notbremse gezogen hast. Warum hast du es denn immer weitergemacht? Ich habe die Notbremse letztendlich 2009 gezogen und die Tat, mit der sie mich letztendlich erwischt haben, ist das Letzte gewesen, was ich so runtergeladen habe. Hat dich das, wenn du diese Sachen gesehen hast, schön genug, dass du es überhaupt konsumiert hast, hat dich das sexuell erregt? Nein, in keinster Weise. Es hat mich, wie sagt man so schön, abgezürnt. Ich fand es eklig. Ich fand es schlimm und schrecklich. Dennoch hast du es 2 Jahre gesehen? Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal in der Lage bin, eine normale Beziehung zu führen, weil ich hinter jeder Frau ein Vergewaltigungsopfer sehe und hinter jedem Mann ein Vergewaltiger. Also pass auf, Thomas, die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, mein Psychologe berät dich nochmal. Hey, cool, danke schön. Das ist natürlich jetzt wirklich ein... Kann ich ein Autogramm haben? Ja, das kannst du gleich meinem Psychologen sagen, die Anschrift. Ja. Und du bist jetzt ein Fall für den Psychologen. Wenn das alles stimmt, was du mir gesagt hast. Stimmt, da gebe ich dir mein Ehrenwort. Okay, die Polizei wird dich befragen am Donnerstag. Ja. Wir rufen dich jetzt gleich zurück, Thomas. Hey, cool, danke schön. Okay, ciao. Schönen Abend dir noch. Tschüss. In der Technik, Michael Ochs und Tobias Fritz heute Nacht. Und wir sehen und hören uns wieder morgen um 1 Uhr Radio 1 Live wieder.